Der Traum eines jeden Securities, der an der Bühne steht. Eine Künstlerin, die Glasflaschen ins Publikum reinreicht. Aber sie hatte wahnsinnig viel Spaß, genauso wie die Leute hier in der ersten Reihe. Das war der Auftritt von Zuki. Für euch live im Radio. Was für eine strahlende Frohnatur, die auch nicht so scheu ist, zwischendurch noch die ein oder andere politische Message rauszuhauen. Zauber, schön, oder? Ey, krasse Frau, ich bin unfassbar begeistert und ich stehe direkt hier in der ersten Reihe. Hallo, wie heißt du? Laurenz. Laurenz, wie hat's dir gefallen? Nicht so meins. Nicht so deins? Wieso das denn? Ja, keine Ahnung, hör sowas nicht. Du hörst sowas nicht, aber du stehst in der ersten Reihe. Ja, ich bin ja nicht wegen ihr gekommen. Okay, wegen wem bist du denn hier? Raf Camora und Sido. Raf Camora spielt heute gar nicht. Laurenz, ich glaube, irgendwas bei dir ist heute schiefgegangen. Okay. Ich gehe mal weiter hier die erste Reihe ab, da stehen noch andere Girls. Hallo, wie heißt du? Milena. Du hast ein Milliarden-Shirt unterschrieben sogar an. Ja. Also du wartest wahrscheinlich auf Milliarden, die jetzt gleich auch auf die Bühne kommen. Genau. Schon mal live gesehen? Ja, schon dreimal. Okay, dann warten wir jetzt auf die Milliarden, würde ich sagen, oder Daniel Klaus? Ganz genau und trotzdem freuen wir uns erstmal über die strahlenden Gesichter, in die wir gerade reingucken, während wir hier vor dem Bühnengraben zwischen Publikum und Menge stehen. Denn es sind durchaus, das kann man sagen, trotz des einen Verpeilten hier, der auf Raf Camora wartet, begeisterte Menschen nach dem Zuki-Auftritt hier.